Aber gleichzeitig erweisen diese Anstrengungen, dass das Spektakel, also diese hochentwickelte Form der kapitalistischen Produktionsweise, eben nicht als etwas naturhaft Ewiges, dass das nichts naturhaft Ewiges ist, sondern etwas Geschichtliches, von den Menschen immer wieder Gemachtes und dadurch auch prinzipiell Veränderbares. Wie jetzt nun diese beiden Seiten von Optimismus und Desillusionierung nochmal genauer miteinander zusammenhängen, da möchte ich jetzt im ersten Teil genauer auf die Spektakeltheorie eingehen und dann im zweiten die Möglichkeit für revolutionäre Praxen, also ihre praxisrelevanten Begriffe dann in den Mittelpunkt stellen. Also jetzt zum ersten Teil, die Spektakeltheorie. Im Spektakel entdeckten die Situationisten einen neuen Vergesellschaftungsmodus, den sie verantwortlich machten für das Ausbleiben der längst überfälligen revolutionären Aneignung bzw. Nutzbarmachung der entwickelnden Produktivkräfte. Das heißt, der Nutzbarmachung aller ökonomischen und kulturellen objektiven Möglichkeiten, in denen das gesellschaftliche Individuum, also im Gegensatz zu eben diesem privat isolierten Individuum, zum Subjekt der Geschichte und seines eigenen Lebensentwurfes werden kann. Der historische Ausgangspunkt dieses neuen Vergesellschaftungsmodus könnte man eventuell in die Zeit datieren, so Ende der 20er Jahre. Heutzutage belegt man das auch meist mit dem Stichwort Fordismus. Und spätestens seit 1945 ist das zum herrschenden Zustand in den warenproduzierenden Gesellschaften geworden, beziehungsweise heutzutage hat sich das ja noch weiterentwickelt, seit etwa 1989. Im Westen ging das mit einer Niederschlagung oder einer Kapitulation der antikapitalistischen und politischen kulturellen Avantgarden einher. Im Osten mit einer zunehmenden Stalinisierung bzw. Bürokratisierung. Parallel zu dieser, wie Debord es nennt, Verzögerung bei der Liquidierung der Warenwirtschaft, das heißt der Ausbreitung der Herrschaft der Warenform auf immer weitere Sektoren von Freizeit- und Alltagsleben. Parallel dazu ging was einher, was die Situationisten neu sozusagen herausstellten. Sie benennen das als zwei Phasen im Werdegang der Nationalökonomie. Die erste Phase war dadurch gekennzeichnet, dass die Proletarier und die Proletarierinnen eben nur als Arbeiter und Arbeiterinnen betrachtet wurden, ohne sie in ihrer arbeitenden Zeit gleichzeitig als Menschen zu betrachten. In der zweiten Phase kehrte sich laut den Situationisten diese Denkweise um, nämlich in der Verkleidung als Konsumenten werden die Proletarier mit überaus zuvorkommender Höflichkeit scheinbar wie Erwachsene behandelt, schreibt Debord. Und eben dieser Scheinstatus des Erwachsenenseins wird gleichzeitig durch den infantilisierenden Charakter, wobei das jetzt zu negativ auf das Kindliche vielleicht eher das kindisch machende, puerilisierende Charakter der Konsumwaren wird gleichzeitig durch diesen puerilisierenden Charakter der Konsumwaren negiert, dieser Status des angeblich Erwachsenenseins.